Erster für den Chorleiter. Ein Lied von David. Saul schickte Männer. Sie bewachten Davids Haus, um ihn zu töten. Zweiter, mein Gott, rette mich vor meinen Feinden. Bringe mich an einen sicheren Ort. Dort bin ich sicher vor meinen Gegnern. Dritter, rette mich vor bösen Menschen. Hilf mir gegen Menschen, die töten wollen. Vierter, sie warten auf mich. Starke Männer kommen zusammen gegen mich. Ich habe nichts Falsches getan, Herr. Fünfter, ich bin nicht schuld. Sie greifen mich an. Sie machen sich bereit. Wach auf, Gott, und sieh das. Sechster, du, Herr, Gott der Armeen, Gott Israels, wach auf. Strafe alle Völker. Vergib keinem dieser bösen Verräter. Siebter, jeden Abend kommen sie zurück. Sie heulen wie Hunde. Sie gehen um die Stadt herum. Achter, sie reden böse Worte. Ihre Worte sind gefährlich. Sie denken, niemand hört uns. Neunter, aber du, Herr, lachst über sie. Du machst dich lustig über alle Völker. Zehnter, ich will von deiner Stärke singen. Denn Gott ist mein Schutz. Elfter, mein Gott wird mir seine Güte zeigen. Gott wird mir helfen, meine Feinde zu besiegen. Zwölfter, töte sie nicht. Dann wird mein Volk es nicht vergessen. Lass sie umherirren mit deiner Macht. Stürze sie, Herr, unser Beschützer. Dreizehnter, ihre bösen Worte sollen sie zu Fall bringen. Ihr Stolz soll sie fangen. Auch die Flüche und Lügen, die sie sagen. Vierzehnter, zerstöre sie in deinem Zorn. Zerstöre sie, damit sie nicht mehr da sind. Dann wissen alle, dass Gott über Jakob herrscht. Er herrscht bis ans Ende der Erde. Fünfzehnter, jeden Abend kommen sie zurück. Sie heulen wie Hunde. Sie gehen um die Stadt herum. Sechzehnter, sie suchen nach Essen. Wenn sie nicht satt werden, dann beschweren sie sich. Siebzehnter, ich aber will von deiner Stärke singen. Jeden Morgen will ich mich über deine Güte freuen. Denn du warst mein Schutz. Du warst ein sicherer Ort in meiner Not. Achtzehnter, ich will von deiner Stärke singen. Denn Gott ist mein Schutz. Er ist mein gütiger Gott.